Jänner. Warten und spüren, wann der richtige Zeitpunkt für Aktivität gekommen ist. Vertrauen und Erneuerung. Setz dich auf die Mitte deiner Matte oder auf den Teppich. Ich warte und spüre, wann der richtige Zeitpunkt für Aktivität kommt. Fersensitz. Du sitzt im Fersensitz oder Schneidersitz, wenn dir das lieber ist, auf der Matte oder auf dem Boden. Spüre die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Dein Bauch ist aktiv, deine Muskeln ziehen leicht nach innen und oben. Atme ein, dein Bauch weitet sich. Auch dein Brustraum wird vielleicht weit durch die Atmung. Atme aus, deine tiefen Bauchmuskeln ziehen nach innen und oben. Atme tief in deinen Bauch. Ein und aus. Atme bitte tief weiter. Im Jänner machen wir uns bewusst, dass der Weg des Wandels zuerst nach innen führt. Zuallererst gehen wir nach innen für Veränderung. Viele von uns haben vielleicht Neujahrsvorsätze gefasst. Diese Vorsätze zeigen auch den Wunsch nach Veränderung. Die Veränderung, die wir vielleicht suchen, wird immer zuerst in unserem Inneren stattfinden. Für nachhaltige, langfristige Veränderung brauchen wir Geduld. Veränderung passiert ohnehin immer. Du gehst also nach innen und spürst nach. Atme ein, dein Bauch und dein Brustkorb weiten sich. Atme aus, spüre, was nimmst du in dir innen wahr? Einen Schmerz, ein Ziehen oder schon den Wunsch nach Aktivität? Warte noch und spüre, nimm dich wahr. Atme ein, atme aus. Was spürst du in dir? So wie tief in der Erde ein Samen liegt, dessen Pflänzchen noch lange nicht außen sichtbar ist im Jänner, sind auch in dir unsichtbare Informationen, die erstmal nicht wachsen und dennoch schon da sind. Ich bringe Geduld auf, ich bewahre Ruhe und stärke mich für später. Roll dich langsam über die Seite in die Rückenlage. Knie zu Ellenbögen verkreuzt. Deine Füße sind aufgestellt, deine Knie sind also gebeugt. Verschränke deine Finger hinter dem Kopf. Atme aus und hebe deinen Kopf und deine Schultern vom Boden. Zieh dein rechtes Bein zum linken Ellbogen. Dein linker Ellbogen kommt deinem rechten Knie entgegen. Atme ein und komm zurück. Dein Kopf und deine Schultern bleiben über dem Boden in der Luft. Atme aus, zieh jetzt dein linkes Knie zu deinem rechten Ellbogen und dein rechter Ellbogen bewegt sich deinem linken Knie entgegen. Deine Zehen tippen abwechselnd dabei zart auf den Boden. Wiederhole 8-mal. Atme aus, hebe deinen Kopf und deine Schultern vom Boden. Zieh dein Knie zum gegenüberliegenden Ellbogen und deinen Ellbogen zu deinem Knie entgegen. Atme ein, komm zurück. Kopf und Schulter bleiben auf dem Boden, bleiben über dem Boden in der Luft. Atme aus, zieh jetzt das andere Knie zum gegenüberliegenden Ellbogen. Und der Ellbogen kommt dem Knie entgegen. Wiederhole noch 6-mal. Mit der Ausatmung aktivierst du die Bauchmuskeln und kommst nach oben. Entspanne dein Gesicht. Dieses Bauchmuskeltraining macht dich stark für kommende Monate. Bewegung dient der Veränderung. Atme gut, vor allem aus, aktiviere dabei die Bauchmuskeln und entspanne deine Gesichtsmuskeln. Vielleicht kannst du sogar lächeln. Wenn du Ruhe bewahrst, sammelst du Kraft. Bringe Geduld auf und bewahre Ruhe. So stärkst du dich für später. Vergiss nicht, du kannst jederzeit eine Pause einlegen. Ich bringe Ausdauer auf und stärke mich für die kommende Zeit. Langsitz in Rückenlage und Becken heben. Atme aus und strecke beide Beine nach oben in die Luft. Deine Fersen drücken nach oben. Deine Zehen ziehen zu dir. Spüre die Dehnung. Atme ein, atme aus und hebe dein Becken hoch. Ein kleines Stück. So aktivierst du deine Bauchmuskeln. Atme ein, atme aus, dein Becken hebt sich minimal. Deine Bauchmuskeln sind aktiv. Ein, aus, Becken heben. Wiederhole das Heben deines Beckens 8-mal. Aus, Bauchmuskeln sind aktiv, dein Becken hebt dich, deine Fersen drücken nach oben, deine Zehen ziehen zu dir. So stärkst du dein Zentrum, deine tiefen Bauchmuskeln stärkst du. Du übst dich in Geduld und Ausdauer und machst dich stark für Kommendes. Ich pflege, was ich später benötige. Komm über die Seite in den Schneidersitz oder Fersensitz, wenn du magst. Kreise deine Hände. Mache sanfte Handgelenkskreise nach außen und wärme so deine Handgelenke auf. Klein oder groß, langsam oder ein bisschen schneller. Dann kreise deine Hände langsam nach innen. Du pflegst und mobilisierst deine Handgelenke, die du jetzt benötigen wirst. Ich spüre innere Impulse und vertraue meinem Inneren. Komm in den Vierfüßer. Drücke deine Hände fest in den Boden. Insbesondere Daumen und Zeigefinger. Verwurzle deine Hände mit dem Boden, deine Hände sind unter deinen Schultern und deine Knie unter den Hüftgelenken. Atme ein, Katze. Atme aus, roll dein Becken ein und mache einen Katzenbuckel. Deine Bauchmuskeln ziehen stark zueinander. Dein Schambein und dein Brustbein streben zueinander. Atme ein, komm mit dem Becken zurück in die neutrale Position. Nimm wahr, wo die neutrale Position ist. Der untere Rücken ist neutral. Bitte noch nicht im Hohlkreuz. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, mach dich rund, rund, rund. Deine Bauchmuskeln sind aktiv. Atme ein, komm zurück in die neutrale Position für den Rücken. Deine inneren Bauchmuskeln sind stets sanft aktiv. Die inneren Bauchmuskeln ziehen als nach innen und oben Richtung Wirbelsäule. Wiederhole den Katzenbuckel 7-mal. Spüre, wie deine Hände gut in den Boden drücken. Spüre dein Inneres und vertraue deiner Intuition. Wann bist du wirklich vollständig im Katzenbuckel und wann bist du in der neutralen Position? Mit der Ausatmung kommst du in den Katzenbuckel, deine Bauchmuskeln sind aktiv, dein Schambein zieht zum Brustbein. Mit der Einatmung neutrale Position. Wenn du fertig bist, verweile in der neutralen Position. Ich spüre innere Impulse und vertraue meinen Impulsen. Kuhrücken. Nimm die Position des neutralen Vierfüßerstandes ein, beziehungsweise bleibe in dieser Position. Deine Finger und Hände verwurzeln sich mit dem Boden, deine Handflächen drücken in den Boden, Daumen und Zeigefinger drücken in den Boden, der Zeigefinger zeigt nach vorne und du nimmst Länge und Stärke bis in die Schultern wahr. Deine inneren Bauchmuskeln sind sanft aktiv und ziehen entlang deiner Wirbelsäule. Atme ein und mach jetzt einen Kuhrücken. Dein Becken geht sanft nach hinten oben. Deine Bauchmuskeln bleiben dabei zart aktiv. Kuhrücken, dein Becken geht nach oben, dein Kopf auch ganz leicht nach oben, dein Nacken bleibt dennoch entspannt. Atme aus, komm in die neutrale Position zurück. Deine inneren Bauchmuskeln sind stets leicht aktiv. Lass die inneren Bauchmuskeln während dieser Übung nie ganz los. Wiederhole 7-mal. Atme ein, mach den Kuhrücken. Atme aus, komm zurück in die neutrale Position. Nimm deine inneren Muskeln wahr. Die Position deiner Knie und deiner Hüftgelenke, sind sie übereinander? Die Position deiner fest verwurzelten Hände mit den Schultern. Vertraue deinen inneren Impulsen. Wo ist dein Kuhrücken und wo ist deine neutrale Position? Wenn du fertig bist, verweile im neutralen Vierfüßerstand. Das Becken ist nicht eingerollt und auch nicht im Hohlrücken. Ganz neutral, Bauchmuskeln sind leicht aktiv. Ich spüre einen Impuls und folge ihm. Katze und Kuh inklusive Improvisationen in allen Richtungen. Atme aus und geh in den Katzenbuckel. Atme ein und komm in den Kuhrücken. Deine Hände sind dabei verwurzelt. Wiederhole Katze und Kuh einige Male. Aus Katze, ein Kuh. Aus Katze, ein Kuh. Deine Hände drücken in den Boden, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger schaut nach vorne. Bewege jetzt deinen Kopf zu dieser Bewegung sanft dazu. Spüre, was dein Körper braucht. Welche Richtung geht der Kopf? Es können Kreise sein oder andere Bewegungen. Nimm auch gern den Brustkorb dazu und andere Körperteile in die Bewegung mit, dein Becken. Zum Beispiel, warte auf einen Impuls. Wenn keiner kommt, kein Impuls, kein Problem, warte einfach weiter und mach Katze und Kuh. Wenn du einen Impuls in deinem Körper spürst, geh diesem sanft und langsam nach. Wohin möchte dein Kopf? Wohin möchte dein Brustkorb, wohin möchte dein Becken? Möchte dein Becken zur Seite, nach rechts oder nach links? Möchte es kreisen, klein oder groß, nach hinten oder nach vorne? Spüre und folge deinen inneren Impuls. Wenn kein Impuls kommt, warte. Lass dein Inneres zu dir sprechen. Veränderung findet immer zuerst in deinem Inneren statt. Sei geduldig und warte. Mit deiner Katzenkuh-Improvisation. Lass die Bewegungen langsam ausklingen. Ich fühle Klarheit. Kind, setz deinen Po auf deine Fersen oder komm in die Richtung Fersen in die Kindesposition. Atme ein und atme aus. Atme ein und warte, bis die Ausatmung automatisch kommt. Atme ein. Pause. Atme aus. Atme ein, warte auf diese Pause, diese Atempause und dann atme aus. Beobachte. Die Veränderung, die wir vielleicht suchen, wird immer zuerst in unserem Inneren stattfinden. Für nachhaltige Veränderung brauchen wir Geduld. Atme ein, dein Bauch und dein Brustkorb weiten sich. Wann kommt die Ausatmung von selbst? Atme aus und spüre, was nimmst du in dir wahr? Einen Schmerz, ein Ziehen oder den Wunsch nach Aktivität? Warte noch einen Augenblick und spüre, nimm dich wahr. Atme ein. Pause. Atme aus. So wie tief in der noch harten winterlichen Erde ein Samen liegt, dessen Pflänzchen im Jänner noch lange nicht außen sichtbar ist, so tief sind auch in dir Informationen, unsichtbar und dennoch schon da. Was ist dir wirklich wichtig? Was bist du bereit zu nähren in deinem Leben und zu pflegen, damit es wachsen und gedeihen kann? Kümmere dich täglich im ganz Kleinen um das, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du es noch nicht weißt, kein Problem. Noch im Jänner ist Warten angesagt. Du kannst, wenn du magst, täglich eine Minute üben, einfach dein Inneres wahrzunehmen.